das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, eine neue Talkwoche, eine ganze Woche. Diese Woche haben wir ja keine Feiertage. Also, es kann losgehen, wie es immer montags losgeht, mit einer offenen Runde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, egal über welches Thema, der muss anrufen. 0800 220 5050, kostenfrei natürlich, oder mailen domian@wdr.de und in die Mail bitte schreibt auch eure Telefonnummer mit rein, damit wir euch dann zurückrufen können. So, es geht los mit Juliane. Und Juliane ist 50 Jahre alt. Hallo Juliane. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich bin ganz aufgeregt. Das erste Mal, dass ich dich jetzt live habe. Ja, um was geht's denn, Juliane? Bei mir ist Folgendes. Ich habe ein ziemlich aufregendes Hobby, also Sex und Erotik. Sex und Erotik? Ja. Das ist aufregend. Und lebe das mit mir alleine. Hab bis jetzt noch kein GV gehabt. Kein Geschlechtsverkehr gehabt? Uh-uh. Wie, noch nie in deinem Leben? Nee. Ach. Und bin jetzt am Überlegen, ob ich mir mal einen Gigolo gönne. Ja, aber mal eins nach dem anderen. Du hast ein aufregendes Hobby, Sex und Erotik, aber mit dir alleine. Mhm. Was machst du denn da so? Auch alles Mögliche. Ich habe dementsprechend Dessous, trage die, auch High Heels, ich habe Spielsachen. Sexspielzeug? Ja, alles Mögliche. Guck mir auch Filme an. Pornos? Ja. Zeitschriften, Bücher, Bildbände. Und dann verkleidest du dich, oder was heißt verkleidest? Du richtest dich dann immer so her zu Hause? Also nicht immer. Nicht immer, aber wenn du in Laune bist. Wenn ich Spaß habe, wenn ich Laune habe, dann ziehe ich dementsprechend mir was an. Ja. Und auch die Schuhe dazu. Ja, und dann bewege mich vor mich selber, also vorm Spiegel halt. Ach so. Und turn mich dann selber an. Ach so, du findest dich selbst auch geil. Ja, total. Und nebenher wird dann noch ein scharfes Filmchen eingelegt? Manchmal noch ein Film, manchmal auch nicht. Und dann wird der Dildo rausgeholt? Sozusagen, ja. Wie viele Dildos hast du? Oh, die kann ich nicht mehr zählen. Nein, wirklich? Hast du so viele? Ja doch, also ich sammle die jetzt bestimmt schon über 20 Jahre. Das ist ja ein Ding. Wo verwahrst du die denn auf? In meinen Geheimschubladen. Wo sonst keiner natürlich gucken kann. Geheimschubladen, teilweise stehen sie auch im Schlafzimmer rum. Ach. Ja. Hast du auch elektrische? Also mit Motor, die sich bewegen und brummen und sowas. Ach, die mag ich nicht mehr so. Also so mit Batterie. Ja, die meinte ich jetzt. Aber die sind nicht mehr so mein Ding. Die sind nicht dein Ding? Nee, wenn dann die Kraft nachlässt, das ist manchmal unangenehm. Also es gibt ja welche mit Akku, die habe ich bis jetzt noch nicht. Ja. Also ich ziehe es eigentlich jetzt vor ohne Strom. Warum kaufst du dir so viele Dildos? Einer, zwei, drei reichen doch auch aus. Tun's doch auch. Na, ich habe immer angefangen. Und dann haben mir andere Formen besser gefallen, dann das Material, dann so, die Festigkeit. Verstehe. Wie groß ist der größte? So ungefähr. Mein größter? Also ich hatte mal einen, der war ziemlich, ne, 30 Zentimeter. 30 Zentimeter. Ich weiß immer, 30 Zentimeter ist immer so sowas hier, ne? So groß wie ein DIN A4. Naja, jetzt sagen wir mal, den Blatt. Ich jetzt, also den größten, den ich hier habe, da ist vielleicht 25 Zentimeter. Welche Länge magst du denn am liebsten in Sachen Dildos? Eigentlich lange. Nicht so lange? Doch lange. Doch schon. Lange. Also die kurzen sind mir nix, also wenn dann schon recht lange. Und schön dick müssen sie auch sein. Je nachdem, ja. Ja. Was gibt es sonst noch für Sexspielzeug, was du für dich, für die Masturbation dann benutzt? Ein Massagegerät. Ja. Nehme ich dann halt und eben auch, ich mache auch Analsex mit mir selber. Dann diese Vaginalkugeln. Also das volle Programm. Volles Programm. Sag mal, das kapiere ich jetzt nicht. Du bist eine Frau von 50 Jahren. Mhm. Du wirkst jung, selbstbewusst und schräg im positiven Sinne. So. Und du hast noch keinen Kerl gehabt? Also ich hatte meine Beziehung 6 Jahre lang. Ja. Und der wollte nicht. Ihr habt 6 Jahre eine Beziehung gehabt ohne Sex? Mhm. Aber also dennoch, Sex schon, aber kein GV, ne? Kein Geschlechtsverkehr. Mhm. Aber rumgespielt und gegenseitig zum Orgasmus gebracht schon. Ich war sehr aktiv, sagen wir es mal so. Warum wollte der keinen Geschlechtsverkehr? Ja, wie ich das erste Mal ihn angesprochen habe, hat er gemeint, ich könnte ja schwanger werden. Ich sage, naja, da kann man sich ja auch schützen und dreifach abchecken. Und dann, wie wir schon zusammengelebt haben, kam das bei mir auch sehr stark, das Verlangen, mit ihm zusammen zu sein. Ja. Wie alt warst du denn da? Da war ich 39. Ja. Und er 40. Und er hat gemeint, es ist doch schön, sich noch auf was zu freuen. Naja. Noch was vor sich zu haben, auf was man sich freuen kann. Ich sag mal, gut, wenn man sich das wünscht und auch vorstellt und als Ziel setzt, mal wegen bis zur Ehe zu warten oder noch ein Jahr, ist das okay. Nur wenn das ohne Termin bleibt, also ohne Fristsetzung, dann kann es doch Qual werden. Ja. Also ich habe es kaum noch ausgehalten. Es war ja wahrscheinlich auch irgendeine Ausrede. Irgendwas war ja da im Busche. Denke ich auch. Irgendwas stimmt ja. Aber dennoch, da warst du 39. Mhm. Aber du warst ja auch mal 17, 18, 19, 20, 30. Also ich habe erst mit 28 meinen Körper entdeckt und die Sexualität. Ach so. Sehr, sehr spät. Wie kam das? Ich denke mal, das kam auch durch eine Prägung von zu Hause her, von dem christlichen Elternhaus her. Streng, konservativ aufgewachsen. Sehr, sehr streng, ja, kirchlich halt. Und Männer waren für mich ein Tabuthema, das waren für mich nur brutale Kerle. Ja. Und nicht, dass ich mal was mit Männern mache oder so. Also ich wusste auch nichts, ich war nicht aufgeklärt und gar nichts. Ja. Und habe dann mit 28 mal angefangen, meinen Körper zu entdecken und habe dann Gefallen an Sexualität gefunden. Wie alt warst du, als du deinen ersten Orgasmus dir selbst beigebracht hast? Müsste so 28 gewesen sein. Ja. Mhm. Das war eine Sensation, was? Ja, ich habe einfach erkannt, dass die Sexualität von Gott geschaffen ist und die gehört zum Leben dazu, zu mir als Mensch, gehört zu mir. Ja. Und ich habe dann erstmal angefangen, auch meinen Körper zu schätzen und schön zu finden. Mhm. Ja, und habe mich dann entdeckt und konnte nicht mehr loslassen. Wenn du dich, wie du gerade gesagt hast, vor dem Spiegel masturbierst und dich selbst erotisch und scharf findest, bist du sicher, dass du nur auf Männer stehst? Könnte dich eine geile Frau nicht auch anmachen? Also ich gucke auch Frauenkörper sehr gerne an. Ja. Also auch sehr ästhetische Pornos, sagen wir es mal so. Also ich bin ja so ein Edelästhet auch. Mhm. Also Frauen, schöne Frauenkörper, ich mag überhaupt schöne Körper. Und auch Frauenbrüste, ich mag das sehr. Ja, aber richtig so für Sex und so, dann doch lieber die Männer. Nee, da würde ich einen Mann vorziehen. Nochmal, ich sagte gerade, du wirkst ja selbstbewusst und offen und frei. Warum gehst du nicht auf die Rolle und versuchst, so, ich sag mal, auf normalem Wege einen Typ kennenzulernen? Schwierig. Warum? Einen Menschen zu finden, ohne zu klauen. Ohne zu klauen? Was heißt das? Ja, die besten Männer sind ja in festen Beziehungen. Ja gut, aber da klaust ja nicht du, sondern die gehen dann fremd. Okay, dann klaue ich nicht, sondern die gehen dann halt fremd. Also ich stehe gerade vor so einer Möglichkeit und weiß nicht, ob ich das machen soll. Vor allem vor einer Gigolo-Möglichkeit oder von einer anderen? Also vor der Möglichkeit, derjenige geht fremd. Ach so. Wenn du den scharf findest, ist das dessen moralisches Problem? Ich finde ihn gar nicht so scharf. Wir haben nur die gleiche Ebene. Wir haben echt den gleichen Geschmack. Ach so. Die gleiche Richtung in Richtung Sexualität und Erotik. Ja. Und ich habe jetzt Schiss, da weiterzugehen. Ich habe Angst, dass Gefühle kommen und Empfindungen. Ach so, verstehe. Und jemand, der jetzt in festen Händen ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Da wäre für dich so diese geschäftliche Basis mit einem Gigolo fast angenehmer. Ja, und das ist jetzt die Überlegung, ob ich nicht vielleicht einen Gigolo nehme. Ja. Gerade ist das erste Mal. Ich weiß einfach nicht, was da emotional auch abläuft, wie es einem hinterher geht. Ich wüsste jetzt gut, aber im ersten Moment wüsste ich jetzt nichts, was dagegen spräche. Mhm. Was machst du beruflich? Ja. Als Musikpädagogin? Ja. Und bin eigentlich noch Biologin und arbeite als TA, halbe TA-Stelle. Ach so, also richtig voll stehst du im Arbeitsleben, ne? Ich versuch's. Das heißt, du lernst ja auch durch deine Arbeit auch sehr viele Menschen und so auch Männer kennen, ne? Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Mhm. Weil die alle schon vergeben sind. Die sind alle schon. Ja, also jetzt in dem Job, den ich da mache, da bin ich mit Menschen ja kaum zusammen, das mache ich ja eigenständig und freiberuflich, jetzt die Musiklehrertätigkeit, da habe ich ja Kinder. Ach so, ja. Also an denen kann ich mich ja nur nicht vergreifen. Aber Kinder haben ja auch Väter. Naja. Mit denen habe ich keinen Kontakt. Ach so. Und das sind dann auch wieder Verheiratete und also das wäre jetzt. Stehst du denn so sonst auch im so gut im sozialen Leben? Hast du einen Freundeskreis? Gar nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ach, bist du viel alleine? Ich bin total alleine. Also das ist verrückt, du wirkst überhaupt nicht so. Nein, ich bin auch sehr offen. Du wirkst wie so eine Gesellschaftsfrau, die wirklich jeden Tag irgendwo anders eingeladen ist und hier und da. Und gar nicht. Also ich gehe viel raus. Ich gehe auch wirklich unter Leute. Ich habe aber wirklich keine Bekannten oder Freunde. Also am Telefon dann schon eher, die sind dann weit weg. Auch nicht eine gute Freundin oder Verwandte? Also da, wo ich wohne, gar nicht. Mhm. Und alle anderen, die ich so am Telefon habe, die sind weit weg von hier und ab und an telefoniert man halt mal miteinander. Also, Juliane, was deine Idee anbelangt, ich finde die gar nicht so schlecht. Wenn, ja? Ja, warum nicht? Also was spricht dagegen? Wenn du dir im Klaren bist, was das ist, dass du dir dann, nicht irgendwelche... Da spielt natürlich Emotionalität, da dürfen keine Emotionen aufkommen. Ne? Ja, das möchte ich eben auch nicht. Ja, genau. Dann, ich weiß nicht, wie lange ich noch warten soll, einen Mann zu finden, den ich wirklich mag und der mich auch. Aber darüber hinaus würde ich schon an der Stelle mal mehr Aktivitäten in die Welt setzen, um real Männer kennenzulernen. Mhm. Du bist wahrscheinlich internetfit, gehe ich mal von aus. Ich habe leider nicht so die Möglichkeiten. Ach. Bin jetzt dabei. Ja, ja, da arbeite ich mal rein. Das ist ein gutes Forum. Da, das ist ein guter Handelsplatz für alle Bedürfnisse und die verrücktesten Sachen passieren. Ich möchte eben auch an seriöse Leute kommen. Ne? Ja, ja, klar. Also, ja, ja. Los und weiß da auch nicht genau, wie man da rankommt. Da tummeln sich ja viele auf dem Markt, die dann gar keine echten sind und das nur ausnutzen. Da kann ich dir natürlich jetzt keinen vermitteln. Und ich bitte auch davon Abstand zu nehmen, dass jetzt jemand bei uns anruft. Das können wir natürlich nicht machen. Ich weiß, vor Jahren war da mal einer selber Gigolo. Man hat sich mal gemeldet, das fand ich ganz gut, aber ich weiß nicht, wie man an die Leute rankommt. Das musst du selbst rausfinden. Und du bist eine pfiffige Frau, ich glaube, das kriegst du raus. Also grundsätzlich mach es, hast du eine Erfahrung mehr. Aber es müssen auch reale Männer in dein Leben. Und wenn du das auch noch dann mit Männern umsetzt, was du da alles für dich alleine praktizierst, sehe ich da eine schillernde sexuelle Zukunft vor dir. Das ist schon fast peinlich, ne? Nein, ich finde das ja super. Ich finde das ja super. Aber ich denke mal, es ist auch gut, dass sich solche Leute mal zeigen. Sonst denken die Leute, sie müssten mit 20 unbedingt das erste Mal gelebt haben. Und das ist einfach nicht schlimm, wenn man... Und ich finde auch toll, dass du als 50-jährige Frau das so offen erzählst, finde ich sensationell. Ja, ich stehe auch ganz offen dazu. Das ist wirklich toll. Schön. So, Juliane, jetzt bleibt mir zu wünschen, dass du tolle Erlebnisse demnächst haben wirst. Wenn du ein tolles Erlebnis hattest, wäre ich sehr, sehr interessiert daran, mit dir nochmal zu sprechen. Schön. Sehr interessiert. Dann melde dich doch bitte nochmal und dann gibt es die nächste Talkrunde mit uns beiden. Okay, können wir machen. Alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht. So, meine Lieben, 0800 220 5050. Die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de, freie Themennacht heute. Und ich freue mich jetzt und begrüße herzlich Nadine. Nadine ist 20. Hallo Nadine. Hallo Domian. Nadine. Um was geht's denn? Und zwar, mein Freund ist sehr schwer drogenabhängig. Wie alt ist er? Der ist 25. Ja. Und der muss in circa einem Monat ins Gefängnis. Warum? Durch Beschaffungskriminalität. Welche Drogen nimmt er? Heroin. Also die ganz harte Sorte? Genau. Beschaffungskriminalität, da heißt, was hat er gemacht? Geklaut, Diebstähle. Wo und was hat er geklaut? Also es sind mehrere Sachen. Geht hinweg von DVDs, Playstation-Spiele. Achso, in Geschäften. Also alles, genau, alles mögliche. Und hat die dann hinterher schwarz vertickert? Genau. Dafür muss er jetzt in den Knast. Für wie lange? Also so genau steht das noch nicht fest, weil er noch eine Verhandlung hat. Aber wir denken so ungefähr 3 bis 4 Jahre. So lange? Ja. Das heißt, da hat er aber eine ganze Menge auf dem Karpholz. Ist er denn zum ersten Mal straffällig geworden? Nee, das nicht. Also er war auch schon mal im Gefängnis. Auch wegen dieser Sachen? Genau, genau. Ja, ein Teufelskreis dadurch. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Seit 3 Jahren. Das heißt, 3 Jahre hast du jetzt dieses Theater mitgemacht? Genau. Ja. Drogenabhängigkeit, Beschaffungskriminalität, Angst. Erzähl mal ein bisschen weiter. Ja, und ich weiß jetzt eigentlich, weswegen ich überhaupt anrufe. Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich machen soll. Soll ich bei ihm bleiben oder soll ich ihn verlassen? Ich weiß es nicht, weil... Nimmst du auch Drogen? Nee, ich selber gar nicht. Also ich habe mit Drogen nichts zu tun. Wie ging das denn? Oder wie geht das, wenn man 3 Jahre mit jemandem zusammen ist, der schwer Junkie-mäßig drauf ist? Also das ist so, ich sag mir immer, das ist eine Krankheit. Das ist eine Suchtkrankheit und es ändert ja nichts am Menschen. Nee, aber so euer Alltag, der war doch dann ganz oft platt, wenn du ganz normal irgendwas unternehmen wolltest vielleicht. Genau, also so Unternehmungen gehen eigentlich gar nicht, weil er eigentlich den ganzen Tag unterwegs ist, um an Geld zu kommen, um das zu finanzieren. Er arbeitet gar nichts? Nee. Nee. Er kriegt Hartz IV? Genau. Und macht krumme Sachen? Genau. Wann? Du sagst, ihr seid 3 Jahre zusammen gewesen. Mhm. Nach wie vielen Monaten, Wochen oder so, war dir klar, was da abgeht? Das war sehr schnell. Das war nach circa einer Woche, hat er mir das dann gesagt. Ja. Dass du das überhaupt so lange ausgehalten hast. Ja. Du warst ja einmal, oder hat er sich denn mal bemüht, ein vernünftiges, ordentliches Leben zu führen und davon wegzukommen? Das schon, also der war mehrfach schon in Entgiftungen. Hatte auch versucht, eine Therapie zu machen, hat sich auch um einen Therapieplatz bemüht. Aber? Nur da wurde der nicht angenommen. Ja. Weil da ist das wohl sehr, sehr schwierig, dass man da aufgenommen wird. Das dauert wohl auch sehr lange. Und dann ist er wieder rückfällig geworden? Genau. War das für dich auch jedes Mal so eine Niederlage, dass du dachtest, schon wieder? Ja, genau. Und du wusstest ja, was der Mitwisserin von Straftaten, ne? Mhm. Hat dich das nicht auch belastet, gewissensmäßig? Doch schon, ja. Du wusstest, der geht jetzt raus und klaut wieder? Mhm. Was sind denn deine Gefühle für ihn? Also, an den Gefühlen ändert das nichts. Also, ich liebe den wirklich über alles und ich weiß auch nicht, deshalb ist das ja auch gerade das, warum ich angerufen habe. Ich befinde mich praktisch in so einer Zwickmühle und weiß nicht, wohin. Aber da muss ja irgendwas in dir dafür sprechen und dagegen sprechen. Genau. Was spricht, also, was spricht dagegen? Also dagegen natürlich die Sucht und dass er immer rückfällig wird oder da nicht von wegkommt. Mhm. Er möchte zwar davon wegkommen und möchte auch ein normales Leben führen, ohne Drogen. Bloß bisher... Hast du fast auch schon den Glauben verloren an ihn? Nach 3 Jahren könnte ich das verstehen. Ja, so halbwegs schon, ja. Ich finde so etwas eigentlich schon ganz. Ja. Ich finde, dass man, dass so etwas schon auch an den Gefühlen etwas machen kann, rütteln kann. Wenn man sowas miterlebt, dass über kurz oder lang sich dadurch auch die Gefühle für einen Menschen ändern. Also bisher hat sich nichts geändert, weil, wie gesagt, von Menschen, das ist ein wirklich ein super lieber Mensch, der hat ein Herz. Das ist einfach ein Mann, wie man sich den vorstellt. Wenn nicht das wäre. Genau. Aber das ist so groß, dass es alles überschattet. Mhm. Ne, so ist es. Genau. Und wenn man so nah an jemanden dran ist, der so drauf ist, wird man ja aber kurz oder lang selbst mit reingezogen in den Sumpf. Ja, zum Glück bisher noch nicht. Noch nicht so direkt, aber zumindest reingezogen in dem Sinne, dass man sich immer Sorgen macht, dass es einem schlecht geht, dass man Angst hat und so weiter. Genau. Mhm. Also Nadine, ich hätte das nicht 3 Jahre ausgehalten, sage ich dir mal. Auch wenn ich den Typ sehr, sehr toll finden würde, aber irgendwann würde ich ihn eben nicht mehr toll finden, weil ich sehen würde, dass er nicht radikal genug mit sich umgeht. Radikal mit sich umgehen heißt, dass er nicht wirklich eine Riegel davor geschoben hat. Das Problem ist ja, er möchte ja nur... Ja, das sagen die alle, die möchten. Genau, das Problem ist nur, wenn man einmal richtig dabei ist, ist es sehr, sehr schwierig, davon wegzukommen. Keine Frage. Das ist eigentlich auch, wie gesagt, schon ein Teufelskreis. Keine Frage. Aber was meinst du, wie viele ganz richtig da drin waren und es durch eigene Kraft und eine feste Entscheidung geschafft haben, da rauszukommen? Das stimmt schon. Und wenn man das nicht macht, dann ist man irgendwann selbst schuld, dass es immer und immer und immer wieder so ist. Der geht wahrscheinlich jetzt lange in den Knast. Genau. Und für dich ist die Frage vorher zu entscheiden, ihm zu sagen, ich will bei dir bleiben, oder wie überlegst genau. du das? Mhm. Genau. Also, du hast den Glauben, hast du gerade gesagt, eigentlich ganz verloren an ihn. Genau. Das sagt viel aus, finde ich. Wie kann man mit einem Menschen zusammen sein, an den man den Glauben eigentlich ganz verloren hat? Ich weiß es nicht. Selbst ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt überhaupt noch mit ihm so weiterführe oder bisher weitergeführt habe. Mhm. Also. Weißt du, Nadine, ich kann, wie vermessen wäre das, ich kann dir ja nicht sagen, was du empfinden sollst. Ich kann ja nur so meine Reaktion sagen auf das, was du erzählst. Mhm. Und die Reaktion, das hast du ja jetzt schon sicher ein paar Mal gemerkt, die ist sehr, ja, die ist sehr klar. Mhm. Und die geht in Richtung sich abwenden. So hart das dann für deinen Freund auch ist, aber vielleicht rüttelt ihn das auf. Mhm. Du bist erst 20 Jahre alt, Mensch, und du hast jetzt drei Jahre schon so einen Horror mitgemacht. Das hat er dir ja auch angetan. Das hat er sich ja nicht nur nicht sich selbst angetan, sondern dir auch. Ja. Wahrscheinlich waren in diesen drei Jahren wenige schöne Tage und Wochen. Wenige unbeschwerte Tage und Wochen, oder? Ja. Ja. Genau. Und das ist doch kein Leben. Das ist kein Leben. Nee, das auf keinen Fall. Was sagt er denn so zu dir? Hat er irgendwas gesagt oder dich gebeten oder hat er gebittet, also, gefleht? Er versucht es, also er möchte es gerne versuchen, dass wenn er wieder rauskommt, dass er dann clean bleibt, weil er wollte eigentlich vom Gefängnis aus in eine Therapie gehen. Mhm. Also jetzt in keine Entgiftung, sondern in eine Therapie. Die geht auch über mehrere Monate, wobei eine Entgiftung nur 2-3 Wochen beträgt. Und wie gesagt, er möchte ja selber nicht mehr damit irgendwas zu tun haben. Mhm. Und er versucht es, also er will es auf jeden Fall versuchen. Tja. Und daher weiß ich jetzt nicht, soll ich oder soll ich nicht mit ihm zusammenbleiben. Hast du denn schon so eine Andeutung gemacht, dass du eventuell weg willst? Ja, also ich hatte mit ihm darüber gesprochen und hatte ihm das auch ganz offensichtlich gesagt, wie ich darüber denke. Mhm. Ja. Und was sagt er da? Also, er sagt, dass es meine Entscheidung ist, nur dass er hofft, dass ich bei ihm bleibe, dass ich ihn unterstütze, mhm, und dass wir das gemeinsam versuchen, dass er das vielleicht. Ich finde, das ist schon eine tolle Leistung, dass du drei Jahre bei ihm geblieben bist und er hat die Chance nicht genutzt. Ich sage das jetzt mal wirklich in aller Härte, mhm, weil ich auch Angst habe, dass du dir deine ganzen jungen Jahre kaputt machst. Mhm. Ich finde eigentlich, das Maß ist voll. Und die Gefahr, dass du jetzt drei Jahre wartest und dann kommt er raus und dann ist er vielleicht ein paar Wochen, geht's wieder normal und dann würde es vielleicht wieder in den alten Rhythmus gehen, ja, das wäre ja die absolute Hölle. Genau das. Ja. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, Nadine, als das, was ich dir jetzt gesagt habe. Die letztendliche Entscheidung liegt natürlich in deinem Herzen. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass da schon große Bedenken sind und viele Fragezeichen bei dir. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich könnte es nicht, ich könnte es nicht. Aber jeder ist anders. Meine Liebe, eine gute und richtige Entscheidung wünsche ich dir. Ja, danke schön. Von Herzen alles Gute, auf Wiederhören. Vielen, vielen Dank, Domian. Tschüss, Nadine. Tschüss. So, liebe Leute, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema nicht morgen, sondern übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, es gibt kein Zurück mehr. Passt, würde vielleicht unter Umständen auch zu Nadine passen, je nachdem, wie sie sich entscheidet. Ich möchte gerne am Mittwoch mit Leuten reden, die eine endgültige Entscheidung getroffen haben, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Also habt ihr zum Beispiel euer Vermögen verzockt oder verschenkt. einen nahestehenden Menschen angezeigt oder verraten, verpfiffen, ein Kind abgetrieben, euch leichtfertig mit einer schlimmen Krankheit angesteckt oder eure Horror-Ehe verlassen. Das ist unser Thema übermorgen, über nächste Nacht. Wenn ihr gerne da mitmachen wollt, dann könnt ihr euch ja schon melden unter domian@wdr.de. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Es gibt kein Zurück mehr. Heute freie und offene Themensendung und herzlich willkommen, sage ich, zu Lars und der ist 33. Hallo Lars. Hallo Domian. Lars, um was geht's? Ja, ich habe ein tierisches Problem. Meine Frau, die hat mich, also meine Freundin, Sonntag vor die Tür gesetzt, wegen einem anderen. Sonntag, ja. Gestern? Ja, Sonntag. Jetzt vergangene Sonntag. Hm? Ja. Und das Schlimme ist, wir wohnen in einem Haus, ich oben, sie unten. Und der Neue ist schon da. Also ihr habt eigene Wohnungen? Ich habe oben eine Wohnung und sie hat unten ihre Wohnung. Wir wohnen in so einem Mehrfamilienhaus. Ja. Und sie vor die Tür gesetzt, jetzt im symbolischen Sinne, sie hat dich aus der Beziehung rausgeschmissen. Genau. Wegen eines anderen Typ. Und der wohnt jetzt schon bei ihr? Was heißt wohnen? Er ist jetzt da seit Montag. Das weißt du? Das weiß ich. Ich sehe das Auto da stehen. Wie lange wart ihr ein Paar? 2 Jahre. Ich habe meine Frau dafür verlassen. Ja. Ich habe 3 Kinder. Wir waren 7 Jahre verheiratet. Ja. Und? Hat sie das jetzt aus komplett heiterem Himmel zu dir gesagt am Sonntag? Eine Minute auf der anderen Minute. Und du hast überhaupt keine Ahnung vorher gehabt? Nein. War auch nicht irgendwas schief in der Beziehung, Spannungen? Nein, das ganz Normale halt. Die ganz normale Streitigkeiten mal. Wie hat sie das denn gesagt? Ich habe einen neuen, geh jetzt? Oder sag mal, erzähl Nein. mal. Nein. Sie wollte spazieren gehen mit den Kindern und ich wollte mit. Und sagte, ich möchte gerne alleine spazieren gehen. Und ich möchte lange laufen. Ich dachte, was heißt lange? Ja, 4-5 Stunden. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es war auch schlechtes Wetter. Und dann bin ich runtergegangen. Ich war oben in meiner Wohnung zu chatten. Mhm. Und dann habe ich sie zur Rede gestellt. Ja, und dann sagt sie, ich habe so keine Lust mehr auf dich. Und geh bitte, pack deine Sachen. Und das habe ich dann getan. Und dann habe ich von ihrer Mutter erst erfahren, dass sie einen anderen hat. Und dann habe ich sie darauf angesprochen. Und dann sagte sie, ja. Ach, von der Schwiegermutter quasi erfahren. Richtig, und der ist jetzt seit Montag da. Und du weißt nicht, wie lange das schon läuft? Nein. Wahrscheinlich schon. Das Problem ist, ich bin so wütend, ich könnte am liebsten runtergehen. Ja, das ist natürlich besonders hart, wenn ihr beide im gleichen Haus wohnt und du weißt, der Typ ist jetzt da. Der liegt neben deiner Freundin im Bett. Das ist schlimm und ich kann mit niemandem darüber reden. Mhm. Beziehungsweise nicht mit meinen Freunden, weil denen interessiert das nicht. Ich finde das immer so krass, solche Geschichten, wenn die Leute, also jetzt in dem Fall, dass deine Freundin oder deine Ex-Freundin das nicht erklärt. Das ist schon schlimm genug, dass es soweit ist, dass es soweit gekommen ist. Aber wenn sie es dir zumindest erklärt hätte, denn das sind die und die Gründe. Ich habe dich aus dem Grund nicht mehr lieb oder mir hat der Sex nicht gefallen und dann tut es auch alles noch weh, aber man weiß, woran man ist. Aber du weißt ja gar nichts, ne? Ich weiß gar nichts. Ich meine, ich käme auch womit klar, wenn die Beziehung einfach beendet werden würde. Aber dass jetzt der Neue schon da ist und jetzt unten da liegt, in der Wohnung, was ich mit ihr aufgebaut habe. Mhm. Ja, nur mal langsam. Bewerte das mal nicht so hoch. Das ist jetzt im Moment ein harter Schlag. Aber du weißt ja gar nicht, wie ernst das ist, wie tief das ist. Da wissen wir noch gar nichts drüber. Als sie zu dir gesagt hat, da an dem Sonntag, ich will ja sowieso eigentlich gar nicht mehr mit dir zusammen sein. Ne, so in der Richtung. Ja. Hast du da nicht gefragt, warum? Oder ja, ich habe gefragt, warum. Sie sagte, ich habe einfach keine Lust mehr. Es funktioniert nicht mehr. Wir haben einen Tag vorher noch rumgealbert und wir hatten noch Freunde zu Besuch. Wann hattet ihr den letzten Sex? Samstag auch noch? Ja. Und wie war das? Das war super, wie immer. Das ist eine hammergeile Frau, Domian. Ja, okay, das ist für dich super, aber mag ja sein. Wenn du das rekapitulierst, hast du den Eindruck, dass es für sie auch gut war? Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich ist es nicht, aber wenn du sagst ja, dann ja. Umso krasser die Geschichte. Ja gut, man hat es ja gemerkt. Ja, klar, deswegen frage ich, ob du... Also sie lag ja nicht nur wie im Bügelbrett, sondern sie hat richtig mitgemacht. Ja, sicher. Ja. Das Schlimme ist, ihre beiden Kinder, die sagen Papa zu mir... Sie hat ja 2 Kinder, einen 2-Jährigen und eine 1-Jährige aus einer früheren Beziehung. Mhm. Da habe ich sie eigentlich rausgeholt, weil die Beziehung, die war unter aller Sau. Hattest du Klamotten bei ihr? Ja, ne? Alles. Fernseher, Computer. Und das ist alles schon rausgetragen? Das habe ich alles wiederbekommen. Morgen noch ein paar Kleinigkeiten, so wie Post und so. Aber diese Sachen müssen dann ja hochgetragen worden sein. Das hat mir aufgeholt heute Morgen. Da war sie zu Hause? Ja, sie hat mir auch mitgeholfen. Und da wurde auch nicht geredet? Nee, sie hat mich behandelt wie ein Freund, wie einer, der jeden Tag kommt. Sie sagte, möchtest du einen Kaffee, möchtest du eine rauchen? Und das tat auch sehr weh. Das ist unfassbar. Ja, meine Nachbarin, das ist eine gute Freundin von mir, sie sagte auch, also das ist wirklich mies. Also, dass der Typ da jetzt unten ist, das ist wirklich sehr hart. Da musst du jetzt durch. Ja, weiß ich. Nur ich weiß nicht wie. Ich bin kurz davor durchzudrehen. Das ist nicht richtig. Ich bin seit Sonntag nur am Haufen. Ich habe Angst, dass ich Scheiße baue. Ich habe Angst vor mir selber, Domian. Ja, dann schütt mal allen Alkohol, den du in der Wohnung hast, jetzt ins Klo. Wirklich, ja, mach ich. Was. Wie? Das werde ich auch wahrscheinlich gleich machen. Ja, das mach ich. So, und dann hau dich mal hin. Und wenn du vielleicht eine leichte Schlaftablette hast, zieh dir die rein, dass du pennen kannst. Aber nur eine, nicht noch mehr, jetzt keine Dummheiten machen. Ich habe drei Kinder, Domian. Ja, eben genau. Nur damit du jetzt erstmal pennen kannst. Morgen ist dann schon wieder ein anderer Tag. So, und dann gehst du runter morgen, wenn der Typ weg ist, und sagst, du wirst mit ihr reden. Sie redet nicht damit, da stellt sie auf stur. Wenn du sagen würdest, ich will aber mit ihr reden, dann sagt sie, Schuss, geh raus. Ja, geh bitte, dreh dich um und geh. Verlass meine Wohnung, so eine Sprüche kommen dann. War die denn immer schon so hart drauf? Ja, sie hatte einen Dickkopf, einen richtigen Dickkopf. Einzige Möglichkeit, die ich hätte, über ihre Mutter ranzukommen, aber ich möchte ihre Eltern da nicht rein. Würde ich auch nicht machen. Nein. Wie alt ist sie? Wer, die Mutter oder die... Nee, deine Ex oder deine Freundin. 24. Wie? 24. 24. Ja, oder ja. Nein, da würde ich die Eltern auch nicht mit reinziehen. Das ist euer Ding. Also ich könnte ja nicht locker lassen. Einen Versuch würde ich noch machen morgen. Ich habe alles gemacht, sondern ich habe ihr Briefe unter die Tür durchgeschoben. Ich habe heute von meinem letzten Geld ihr Rosen da im Hausflur reingelegt. Oder? Nee, das sollst du ja gar nicht machen. Du sollst ja keine Rosen hinlegen, sondern die soll dir sagen, was los ist. Du sollst nicht betteln. Dann machst du machst dich klein. Du sollst dich nicht klein machen vor der. Sir? Du willst einfach nur wissen, warum. Ja, da hast du recht. So, das ist das. Nicht, dass dein Schmerz dann geringer würde, aber es ist dennoch besser zu verarbeiten, Sie hatte auch kein schlechtes Leben. Ich meine, ich habe alles für ihr gemacht. Ich habe den Haushalt mitgemacht. Ich habe gekocht, ich habe geputzt, ich habe wirklich alles gemacht. Danach richtet sich die Liebe nicht. Das ich bin von der Arbeit gekommen, habe was gemacht und... Es muss irgendwas anders sein. Es muss irgendwas anders sein, was sie abturnt an dir. Ja, aber von heute auf morgen... Nein, auch nicht von heute auf morgen. Das ist ja die Lüge. Das muss sie schon lange vorbereitet haben. Sie hat geschauspielert vor dir. Da kannst du auch versuchen, mal in all deinem Schmerz auch mal ein bisschen wütend zu werden. Die hat dich ganz schön in der Nase rumgeführt. Sowas passiert nicht von heute auf morgen. Niemals, niemals. So, und wenn sie einen anderen Typ hat, der heute schon da ist, dann hat sie den sich auch nicht in der Nacht von Sonntag auf Montag hergezaubert. Nee, mit dem war sie schon länger über ICQ am Chatten, das weiß ich. So, das heißt, die ist auch während eurer Beziehung dir schon mehr oder weniger fremd gegangen. Auch ein Grund zum Zorn. Zorn hilft immer am Anfang gegen Schmerzen. Das macht dir erstmal jetzt für dir erstmal vor Augen. Und zeig bloß nicht vor ihr so diese, dass du jammerst und bettelst und bittest, hast du eh keine Chance, verachtet die dich noch viel mehr. Versuche noch einmal mit ihr ein klares Gespräch zu führen, aber nur mit der Richtung warum. Wenn die da auch noch immer zumacht, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig. So eisenhart das ist, dass du die ignorierst. Ich weiß gar nicht, wie das geht, wenn man in einem Haus wohnt, aber dir bleibt gar nichts. Das ist verdammt hart. Das ist super hart, ja. Das ist extrem hart. Und dann die Verquickung mit den Kindern und alles. Vor allen Dingen habe ich sie ja gerade gehört. Wie gehört? Ja, dabei. Ach, ihr wohnt sogar direkt, die Wohnungen sind direkt übereinander, untereinander. Ja, ich gehe auf meiner Haustür, gehe eine Treppe runter und gehe direkt bei ihr wieder in die Wohnung rein. Ich verstehe, ich dachte, du wirst ganz oben wohnen und sie ganz unten. Nein, das ist auch hellhörig hier. Ach so, du hörst sie auch noch beim Sex. Ja. Bah, das ist heftig, Lars. Das ist heftig. Darum, ich habe deine Sendung gesehen, ich habe vor ein paar Jahren schon mal angerufen und ich habe gesagt, wenn sie dann mit Domian reden. Ist das eine günstige Wohnung, in der du da wohnst? Ja. Weißt du, nee, ich frag deshalb, weil... Ich suche schon eine neue, ich will hier raus, ich kann hier nicht lang. Das wollte ich ja sagen. Wenn das auf Dauer so geht, musst du da raus. Das geht nicht. Das hält man nicht aus. Ihre Freundin sagt, das macht sie, um mich zu quälen. Also. Na, wenn sie das noch macht, um dich zu quälen, hast du noch mehr Anlass, zornig auf die zu sein. Mhm. Was ist denn mit dir los? Warum will die dich denn quälen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht. Ja. Also, versuche nochmal zu reden. Dann ignoriere sie und setze wirklich all deine Kräfte daran und geh auf Wohnungssuche. Ich weiß nicht, wie die Situation da ist, wo du zu Hause bist mit Wohnungen und günstigen Wohnungen. Das geht eigentlich. Okay, dann sofort diese Woche baggern, dass du rauskommst. Denn das hält kein Mensch aus. Wenn man im Liebesschmerz ist und da unten vögelt die Ex rum und schreit die Wohnung zusammen. Das geht nicht. Das geht nicht. Hm. Nein. So, mein Lieber, jetzt Alkohol ins Klo. Und sieh zu, dass du pennen kannst. Ich versuche es. So, und alles weitere haben wir gerade besprochen. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute, viel Glück, Lars. Ja, mach weiter so. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Gut, ciao. Es geht weiter mit Steve. Steve ist 24. Hallo, Steve. Es geht weiter. Hallo? Mit. Ja, Steve, da bist du. Hallo, Steve. Nee. Sven ist hier. Sven? Ach, entschuldige. Sven 24. Ja, entschuldige, ich habe mich verlesen. Hier steht ja auch Sven, nicht Steve. Wie komme ich auf Steve? Ich kenne gar keinen Steve. Keine freudsche Fehlleistung. Sven, um was geht's? 2009, das muss ich tun. Die Fuß-OP. Die 16. Fuß-OP. Haben wir miteinander geredet? Ja, das am 19.01. diesen Jahres war das. Am 19.01. diesen Jahres, genau. Das war mit dem Zwölfen und Ingrid van Bergen und Nico Schwanz und Lorelie. L'Oreal London. Was war? Das hört ihr jetzt nicht. Was haben die denn zu tun? Na, wir hatten da geredet darüber. Über das Camp? Genau. Und daneben halt über die Fuß-OP? Ja, genau. Genau. So, die 16. Fuß-OP stand bevor. Genau. Jetzt erzähl doch mal kurz für die Leute, die natürlich nicht alle immer so dabei sind hier bei uns, was das war, warum du so oft an den Füßen oder am Fuß operiert werden musstest. Na, ich hatte einen Klumpfuß bzw. einen Spitzfuß und der wurde von der Geburt 1984 bis jetzt immer wieder operiert und in Dresden ist es eben halt nicht so ganz gut geworden. Ja. Und in Leipzig haben sie eben halt... Jetzt wollte ich gerade husten und nun ist er weg. Ich war es nicht schuld. Naja, egal. Dann versuchen wir ihn mal wieder zu kriegen. Der Thorsten ist hier. Thorsten ist 35. Hallo, Thorsten. Hallo, Thorsten. Guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, dass guten du nicht... Morgen, Herr Schulz. Ja, ich hoffe nicht, dass du jetzt auch gerade weg bist. Nee. Ich huste und vor Schreck war der arme Sven weg. Thorsten, was geht's bei dir? Da geht's um Autismus. Betrifft es dich selbst? Ja, in einer ganz, ganz milden Form. Beschreib mal. Mein ganzes Leben halt, also ich kann nur beschreiben, wie die anderen auf mich wirken sozusagen. Ja. Und da war es halt immer so, dass ich halt mich immer wie so ein Außerirdischer so ein bisschen gefühlt habe. Von Kindheit an. Mhm. Von klein auf. Also, mir ist auch nichts Schlimmes passiert oder so, oder ich wurde nicht missbraucht oder sowas, sondern das war einfach, ich bin so geboren worden. Mhm. Und also du hast dich ganz fremd in dieser Welt gefühlt. Ja, also ich hatte halt, also für mich war es ja, ich habe gemerkt, dass die anderen, also dass ich halt ausgegrenzt wurde. Mhm. Nicht von meiner Familie, das nicht, aber in der Schule halt. Da ist es ja dann erst wirklich aufgefallen, mir mehr, dass ich halt also der klassische Außenseiter halt irgendwie immer war. Mhm. Hast du denn auch sehr viel, warst du so ein ganz stiller? Teilweise schon. Andererseits habe ich auch, andere Leute wurden ziemlich genervt, weil ich halt bestimmte Vorlieben denn so für mich hatte und... Was waren das für Vorlieben? Ach, das war, also als ich Kind war, waren es halt auch typisch, eigentlich Dinosaurier, typisch für Kinder, aber bei mir war es dann halt immer ziemlich extrem, oder als ich mich für Sonnensystem interessiert habe und da auch mehr wusste als andere. Ach so, das hat die geärgert? Nee, das nicht unbedingt, aber ich hatte keine anderen Themen, über die ich mit anderen sprechen konnte. Also, ach so. Ich bin halt dadurch aufgefallen, dass ich halt Leute gleich mit meinen Themen zugetextet habe, so, sozusagen. Mhm. Und war es da ja in deinen Interessen wahrscheinlich auch schon sehr exotisch, ne? Als Kind. Ja, und wusstest du da schon ungewöhnlich viel für ein Kind? So, was nein, ich glaube, ich bin durchschnittlich intelligent, glaube ich. Also jetzt nicht kein wie nennt man das, Savant oder so, was man so aus dem Fernsehen kennt, sowas nicht. Ja. Also ich bin jetzt nicht durch hohe Intelligenz aufgefallen, aber durch bestimmte Fixierung, insbesondere aufs Zeichnen, was mir heutzutage zugutekommt, weil ich halt dann auch Kunst studiert habe und so. Und als Hauptschüler, war in der Hauptschule, weil ich halt nicht, ich habe halt nie zugehört und war halt immer irgendwie abwesend. Ja. Und hast trotzdem das Abitur denn irgendwie nachgemacht? Und nee, auch nicht. Ich bin an der damals HDK, jetzt UDK heißt sie jetzt in Berlin, bin ich halt angenommen worden aufgrund meines Talents, da kann man auch ach so sein. Ach, das ist ja toll. Das ist aufgrund deines Talents zu malen. Mhm. Ach, das ist ja super. Ja, man muss da, ich habe dann später meine Ausbildung einen Realschulabschluss nachmachen können auf sehr einfache Weise. Also man muss da nur einen Englischkurs dazu machen und durchschnittlich 3 sein und ich brauchte mich nicht groß anstrengen und habe dann so eine Art, also nannte sich damals Zusatzbescheinigung, glaube ich. Ja. Und das war dann wohl gleich, also mit einem Realschulabschluss und das hat dann ausgereicht. Lebst du denn von deiner Malerei? Nicht so richtig. Also es läuft jetzt gerade erst so langsam an. Interessant. Da ist ein Talent. Hängt das Talent und diese leichte autistische Veranlagung miteinander zusammen, ja. Hängt, ne? Also sagt mein Therapeut zumindest. Ja. Weil so eine direkte, also alle Kinder zeichnen ja oder malen gerne, aber es gibt einige Leute, die dann halt dran hängen bleiben und das richtig, also extrem weitermachen. Also ich war jemand, der nicht gern rausgegangen ist, sondern ich habe halt immer nur gezeichnet und ist ja auch eine ganz stille Tätigkeit. Man sitzt dann irgendwo im Zimmer ganz für sich und malt. Ja, und da fühle ich mich am wohlsten halt. Und das, was in dir vorgeht, irgendwas in dir, bringst du dann zu Papier. Genau, ja. Wie ist es denn, wann hast du denn zum ersten Mal darüber nachgedacht oder wann wurde dir klar, das ist eine leichte Art des Autismus, was ich habe? Ja, das war, ich muss überlegen, da war ich 23 ungefähr, ja, jetzt bin ich 35, damals war ich 23 und also ich habe mein ganzes Leben darunter gelitten halt, dass ich mich immer dumm gefühlt habe, weil ich einfach nicht mithalten konnte mit den anderen halt. Und habe mich auch zurückgeblieben gefühlt und es wurde mir auch oft genug gesagt, auch speziell in der Ausbildung. Also ich habe da wirklich so eine Art, eine richtige Leidensgeschichte halt, weil ich halt immer irgendwie der Idiot war irgendwie so. Hast du denn vor deiner Malerei noch eine andere Ausbildung gemacht? Ja, ich habe Schauwerbegestalter gemacht bei IKEA. Achso, warum nicht? Ja, und das war aber nur eine furchtbare Geschichte halt für mich, weil ich halt jeden Tag mit Bauchschmerzen gegangen bin, weil ich halt, das war immer, jeder Tag war voller Niederlagen halt, weil ich einfach, also ich habe ein Problem, dass ich zum Beispiel, was ich jetzt weiß, typisch autistisch ist, die Menschen wörtlich nehme. Ich kann nicht so gut zwischen den Zeilen lesen und wenn da Sprichwörter kommen, die ich nicht kenne, nehme ich die wörtlich und komme teilweise auf ganz andere Schlüsse halt. Und da gab es Verwirrung, dass ich halt da stand wie ein Idiot, weil ich eine Aufgabe, weil da irgendein Spruch dazwischen war vom Chef, den ich nicht verstanden habe oder anders gedeutet habe und habe dann Dinge vollkommen anders gemacht und habe dadurch blöd gewirkt und mich auch so gefühlt halt. Ne? Und also immer auf Lauer, immer in Angst? Ja, immer in Angst. Und wenig Selbstbewusstsein? Ja, insofern, weil mir wurden auch so ganz Sachen, für die ich gar nichts konnte, also Fehler, da, wenn ich die dann selbst nachvollziehen konnte, habe ich sie eingesehen, aber es waren so Dinge zum Beispiel, dass ich immer abseits von der Gruppe gestanden habe, also als Azubi, weil ich halt nicht gern berührt werde. Körperlich nicht berührt? Ja, vielleicht. Ich mag das überhaupt nicht, oder Gerüche anderer Leute und so, aber jetzt auch angefasst zu werden zum Beispiel, oder diese ganzen Formeln mit begrüßen und auf Wiedersehen sagen. Ach, und ist so. Dir alles unangenehm? Ja, weil ich selbst keinen Grund sehe, jemand jetzt zu begrüßen, den ich nicht mag oder für den ich überhaupt keine Gefühle habe, sozusagen. Und dessen Hand anzufassen. Ja, das mag ich alles. Das hat auch mit dem Autismus zu tun, ne? Also nicht, wenn man sowas hat, ist man nicht autistisch, aber es kommt im Autismus vor halt. Achso, es kommt vor. Also ja, dann habe ich auch so und Ängste und so weiter und für Bakterien und sowas, was so das Zwanghafte geht. Und jetzt mal kurz, da ruft mich irgendjemand an, egal, ausgeschaltet. Ja. Das geht in so zwanghafte Sachen rein. Bedeutet das, dass du heute mit deinen 35 Jahren auch sehr zurückgezogen lebst? Ja, ich habe, obwohl ich da nicht genau weiß, ob das vielleicht auch, ich habe ja auch einen schwerbehinderten Sohn, der auch autistisch ist. Und du hast einen Sohn? Ja, der ist auch schwer autistisch, ganz schwer autistisch, der kann gar nicht sprechen. Ist das vererbbar? Ja, das ist vererbbar. Ach so. Ja. Und ich hatte früher mehr Kontakte mit Leuten, die mir dann doch zugetan waren und mich auch so, mich irgendwie mochten halt. Mhm. So 2-3 Leute waren irgendwie doch da, die mich gemocht haben. Immer, also, ja, und, Aber um einen Sohn zu haben, muss man ja eine Frau haben. Eine Frau kennen, und ja. Man muss auch Sex haben. Ja. Hat das alles so relativ normal funktioniert? Also nun, da habe ich wiederum ein Problem, dass ich, jetzt nicht unbedingt sehr gut aussehe, aber sehr auffällig aussehe, weil ich halt 1,93 groß bin und lange auffällig rote Locken habe. Mhm. Und dadurch wirklich auch viele so Wikingerart, also es gab so Art Zeiten, gerade in den 90ern, wo das sehr angesagt war. Mhm. Das heißt, du, die Frauen waren dir zugetan? Jetzt vielleicht nicht so wie bei anderen, aber es gab immer, da ich selbst keine Frauen anspreche, gab es halt Zeiten, in denen mich Frauen angesprochen haben. Und wenn die mir dann gefallen haben, dann ist halt auch irgendwas entstanden, aber immer ganz schwer gescheitert, dadurch, weil ich halt ganz anders bin, als ich aussehe sozusagen. Mhm. Halt. Diese Frau, mit der du das Kind hast, wie lange warst du mit der zusammen? 2 Jahre davon, aber würde ich sagen, während der Schwangerschaft, die 9 Monate, war es relativ glücklich, weil sie auch mit ihrer Schwangerschaft beschäftigt war. Mhm. Und danach ging dann aber die Sachen, die ich auch schon vorher aus anderen Beziehungen kannte, ging es dann um meine persönlichen, also dass keine Frau damit klarkommt, mit jemand zusammen zu sein, der dann doch so auf die sehr kalt wirken muss. Ja. Wie ich auch immer von allen Frauen gehört habe, mit denen ich zusammen war. Warst du denn in diese Frau oder in andere Frauen auch mal richtig verliebt? Ich konnte nur mit einer Frau Sex haben, sozusagen, wenn ich wirklich verliebt war. Also nicht nur verliebt, sondern geliebt habe schon. Und merkten die Frauen das immer, wenn du verliebt warst? Oder warst du doch, wirktest du so cool, dass das gar nicht rüberkam? Ja, scheinbar ja, weil mir wurde dann immer gesagt, dass, also die haben jetzt nicht gesagt, ob sie nicht gefühlt haben, weil ich sie liebe, weiß ich nicht, aber alle Frauen haben mir vorgeworfen, dass ich vollkommen desinteressiert bin an deren Persönlichkeit. Obwohl es nie so war, aber ich konnte es scheinbar irgendwie über meine Körpersprache nicht so rüberbringen, weil ich habe dann... Und daran ist es immer gescheitert? Ja, weil das, ich habe... Bist du denn letztendlich auch lieber alleine? Ja. Ja. Was ist dir das Unangenehmste in einer Beziehung? Die Anstrengung, den anderen... also grundlegende soziale, was wir alle irgendwie so drauf haben, das überhaupt hinzukriegen, ist für mich sehr schwer. Also ich habe so Rücksichtnahme, sich in jemanden hineinzuversetzen. Genau, das kann ich gar nicht. Zwischen den Zeilen zu lesen, wie jemand drauf ist, jemanden zu deuten, das ist alles nicht dein Ding. Das ist sehr, sehr schwierig, aber generell für mich schon schwer, Leuten in die Augen zu sehen. Mhm. Da haben sich auch schon viel darüber aufgeregt, dass ich nicht richtig in die Augen gucke. Mhm. Und das habe ich versucht auch sehr zu trainieren, aber wenn ich dann Leuten in die Augen sehe, es ist für mich sehr anstrengend, dann noch zu hören, was die sagen. Ach so. Also ich kann das irgendwie nicht so voneinander trennen. Was ist denn das, wenn du jemanden genau in die Augen guckst beim Sprechen, bist du angestrengt und kannst nicht richtig zuhören, was die sagen. Weswegen bist du angestrengt? Ja, weil ich versuche, normal zu wirken, weil ich fange auch meistens sehr, sehr stark an, dann zu schwitzen vor Anstrengung, weil ich versuche einfach, weil ich das mein ganzes Leben lang kenne, dass die Leute mich komisch finden, versuche ich dann, gerade wenn mir jemand wichtig ist, sehr normal zu wirken. Und schon bist du ganz verspannt. Und dann höre ich gar nicht, was sie erzählen richtig. Und wenn ich aber hören will, was sie sagen, kann ich denen nicht in die Augen gucken. Dann muss ich so an denen vorbeigucken. Und siehst du mich gerade im Fernsehen? Ja, aber da stört mich ein bisschen, dass da eine Sprachverzögerung... Also das ist eine Sprachverzögerung, ja klar, da ist das ein bisschen irritierend. Aber dennoch, wie mutig von dir, dich dann in einer öffentlichen Sendung so zu äußern, auch in einem Gespräch. Das musst du dafür, bist du auch sehr angespannt im Moment? Nee, jetzt geht's, weil es ist irgendwie doch eine Entfernung da halt. Also naja, weil die Distanz so weit ist, ne? Ja. Und irgendwie anonym ist es. Wahrscheinlich wäre es anders, wenn du bei mir im Studio sitzen würdest, wäre es anders, ne? Ja, das kann sein. Dann müsste ich dir immer ein paar Papiertaschen durchreichen fürs Schwitzen. Ja, da würde ich wahrscheinlich wie eine Sau schwitzen. Furchtbar. Du bist in einer Therapie, hast du gerade gesagt. Ja. Und, also wegen dieser autistischen Veranlagung. Ja, also meine Mutter hat mir das besorgt. Ja, schon lange? Seit 2,5 Jahren, Und bringt's was? Ja, also wir arbeiten da, also ich habe auch sehr viele so Zwänge und so und auch eine leichte Tourette-Ausformung und so weiter und also so mit so kleinen Ticks und so. Ja. Allerdings keine Verbalticks, sondern also ich schreie jetzt nicht irgendwie Schimpfwörter in die Luft, aber ich habe so lauter so Körperticks so mit Muskeln anspannen und so. Und daran wird gearbeitet in der Therapie? Also da kann man nicht viel gegen machen, außer Medikamente, aber bei mir ist es nicht so stark, dass man da was machen müsste. Meine Sache ist eher, wir arbeiten ja aus, wie ich sozial mir Strategien antrainieren kann. Ach so, verstehe. Genau. Und dass du so im normalen Alltag und im Kontakt mit Menschen so einigermaßen gut über die Runden kommst. Ja, und wenn dann so Panikattacken kommen halt, die dann mehr soziale Gründe haben. Dass du dagegen halten kannst dann innerlich oder durch bestimmte Verhaltensweisen. Ja, genau. Finde ich sehr interessant, was du erzählt hast, Thorsten. So in dieser Facette hatte ich das auch noch nicht gehört. Ja, ich glaube, da gibt es sehr viele von, die es gar nicht wissen. Das glaube ich auch. Ja. Und wo ist die Grenzziehung? Ne? Wann fängt es an? Also ich bin eigentlich normal. Ich bin so auf dem Kippbereich zwischen, also ich habe hier und da massive Störungen, aber gelte nicht als behindert und bin in anderen Dingen dann wieder vollkommen normal halt. Und das ist so ein ganz ganz gebirgeartiges Profil sozusagen. Also, ich fand das sehr interessant, mit dir zu reden. Leider reicht es die Zeit nicht mehr, dass wir, was mir sehr leid tut, über deinen Sohn noch ein bisschen hätten reden können, stimmt, der nun auch dann sehr, sehr gestraft ist mit der Erkrankung. Ja, das stimmt, Aber ich wünsche dir und natürlich auch deinem Kind von Herzen alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Wie gesagt, das fand ich sehr interessant und hast gut, das gut erklärt alles, finde ich. Und danke für die Sendung, weil ich gucke die wirklich sehr gerne. Dankeschön, sehr freundlich von dir. Mach's gut, Thorsten. Ja, tschüss. Hier ist René und René ist 15. Hallo René. Guten Tag. Guten Tag, René. Ja. Weswegen rufst du an? Tja, ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Computer. Mit dem Computer? Ja. Erklär mal. Ja, also seit ich 12 bin oder so, ich interessiere mich generell für Computer schon immer. Ja. Für Technik und so. Ja. Und seit ich 15 bin, habe ich dann meinen ersten Rechner bekommen. Und angefangen mit Spielen und so. Mhm. Und das hat sich dann mit dem Spielen immer ein bisschen gesteigert und so. Wurde dann immer mehr. Und ja, heute belastet mich das schon so ein bisschen so. Das heißt, du hängst immer zu vor dem Ding? Ja, also wenn ich nach Hause komme von der Schule, dann Ranzen wegschmeiße und dann läuft der PC schon. Mhm. Du sagst, mit 15 hast du ihn bekommen, aber du bist ja gerade 15. Nein, mit 12. Ach so. Läuft schon seit 3 Jahren so. Ach so, habe ich falsch verstanden gerade. Mhm. Und das hat sich halt immer so ein bisschen gesteigert, als ich den hatte. Da habe ich dann mal eine halbe Stunde oder so am Tag dran gesessen. Mhm. Und heute ist das manchmal so, am Freitag, da fange ich nach der Schule an, irgendwie um 14 Uhr. Mhm. Und höre am nächsten Tag um 14 Uhr auf, weil Wochenende und so. Und nachts? Ja, auch. Die ganze Nacht durch? Ja. Pennst dann gar nicht? Ja, das ist irgendwie so, da hat man dann voll so einen Zwang, so, ja, du musst morgen nicht früh aufstehen, setz dich mal an den PC, ist schon okay und so. Und was machst du in der Regel hauptsächlich? Spiele oder chatten oder was machst du? Ich würde mal sagen, spielen hauptsächlich, Counter-Strike. Ja. Und nebenbei dann, wie gesagt, noch chatten. Ja. Irgendwie so normal im Internet surfen. Das klingt für mich so, als wärst du sehr, sehr, sehr viel alleine. Ja, naja, so nicht. Also ich habe schon viele Freunde so. Aber da hast du ja gar keine Zeit mehr, die zu treffen. Nein, also treffen jetzt nicht so. Oder spielst du mit denen zusammen oder kommen die zu dir und ihr macht das gemeinsam? Ja, meistens machen wir das gemeinsam. Mhm. Entweder, dass wir uns auf LAN-Partys treffen. Ach so. Mhm. Oder jetzt reden über irgendwelche Programme. Gibt ja Skype, TeamSpeak. Ja. Und dann zusammen spielen oder so. Ja. Also sagen wir mal, ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt einsam bin oder so. Mhm. Ja. Aber die Stunden, die du vor dem PC verbringst, die sind schon beträchtlich, kann man sagen, ne? Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon weit über das Normale dann hinaus. Ja, ja. Also man kann sagen, jeden Tag hängst du davor und das ganze Wochenende. Ja, manchmal natürlich Ausnahmen, ne? Aber ja. In der Woche jetzt eigentlich immer. Was ist mit, in welcher Stufe oder Klasse bist du? Ich bin in der 9. Klasse und gehe Realschule im Moment. Ja. Leidet die Schule auch darunter? Ja, eigentlich schon. Merkst du, dass der Notendurchschnitt sinkt, seitdem du dich immer mehr intensiv mit PC beschäftigst? Ja, so in der Schule, hier ist das so mündlich und so, da habe ich jetzt kein Problem mit. Also zu Hause ist zu Hause und Schule ist Schule. Ja. Aber man muss ja zu Hause auch ein bisschen arbeiten und sich vorbereiten und was lernen und so. Das ist mein Problem. Und das machst du eben nicht, ne? Nicht aktiv, also. Und das fehlt dir dann wieder in der Schule unter Umständen. Ja. Ey, aber du kannst es doch beobachten. Sind die Noten runtergegangen? Ja, doch ein bisschen. Bisschen schon. Ja, und es war eben so ein schleichender Prozess. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, so. Aber immerhin, du bist 15 Jahre alt und rufst ja an und äußerst schon dieses als Problem. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt, finde ich. Ja. Das heißt, bei dir schrillen ja auch schon ein bisschen die Alarmglocken, ne? Ja. Irgendwie sagt dir dein Gefühl, dein Bauchgefühl, da stimmt was nicht. Du bist nicht so ganz richtig auf dem richtigen Pfad. Ja. Glaube ich auch. Von der Einschätzung, so wie du es mir gerade geschildert hast, glaube ich das auch. Ja. Aber ich glaube, das ist noch in dem Maße, wo du selbst das verändern kannst und selbst korrigieren kannst. Du kannst es ja korrigieren, du kannst ja für dich eine Entscheidung treffen, ich mache nur so und so viele Stunden und nimmst dir andere Sachen vor. Ja. Es kann ja kein anderer für dich entscheiden. Das ist genau, letztendlich, René, ist das wie mit einer Drogensucht. Ja, so würde ich das auch vergleichen. Ja, es gibt ja auch schon mittlerweile wirklich Menschen, die computersüchtig sind, die ganz normal von Psychologen und Ärzten behandelt werden. Lass es nicht so weit kommen. Ich glaube, in deinem Fall ist es noch so, dass du selbst das noch in Händen hast. Ja. Immerhin immer ein ganz toller Anfang für alle Sachen. Für alle Sachen. Mhm. Naja, das stimmt. Und im Einzelnen kann ich dir das jetzt nicht sagen. Du musst dir einfach auferlegen, dass du sagst, so, dieses Wochenende nicht oder dieses Wochenende nur, dass du dir eine Zeit setzt bis dahin und dann Schluss, dann mache ich es aus und dann fahre ich irgendwo hin, besuche einen Freund oder mache was anderes. Ich weiß nicht was, was dich sonst noch interessiert. Ja, ich weiß nicht, machst du Sport irgendwie? Bist du sportlich aktiv? Ja, ich fahre viel Fahrrad und mache Muskelaufbautraining so. Okay, dann kommen halt ein paar Fahrradstunden dazu und Trainingsstunden mehr. Da bist du schon wieder weg vom PC. Das ist immer so, dass man sich selbst austrickst, wie ja. bei jeder Sucht. Ne? Weißt du? Also das ist ziemlich schwer. Ja, ich weiß das, René. Ich weiß es, aber das geht nicht leicht. Und was meinst du, wie schwer es wird, wenn du das jetzt noch 3 Jahre machst? Dann läufst du Gefahr, dass du deinen Schulabschluss versaust. Das hat gravierende Folgen für all das, was du dir träumst danach. Und das ist es nicht wert. Letztendlich ist das ja alles Quatsch, was du da machst. Das ist ja nur Spaß, ne? Ja. Das ist einfach nur Zeitvertreib. Was willst du machen später mal? Zimmermann werden. Zimmermann? Also, ein toller Beruf. Finde ich super. Ja. Ich weiß nicht, wie die Lehrstellensituation da ist. Hast du dich mal erkundigt? Ja, also bei mir, ich wohne hier in einer ländlichen Gegend. Das geht eigentlich. Ja. Auch, also Jobangebot ist da. Ja. Dennoch, also wenn du einen guten Schulabschluss hast, bist du natürlich gar nicht gesehen, als wenn du so haarscharf darüber gekommen bist. Ja, abgesehen auch von deiner psychischen Verfassung. Hast du eine Freundin? Hatte ich. Hattest du? Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie keine Freundin hatte oder sowas. Also wie lange ist das gelaufen? Ein paar Monate, ein paar Wochen? Ja, 2 Monate. Und meinst du, das hängt auch damit zusammen mit dem PC? Das ist Nein, das glaube ich nicht. Da war das auch so, dass ich dann zu ihm gefahren bin und so. Also da war der PC fast gar nicht. Also das wäre doch der ideale Trick. Du müsstest dich einfach neu verlieben. Ja, das kann ich nur nicht so planen. Nee, das kann man nicht so planen, da hast du wirklich recht. Ja. Da hast du wirklich recht. Aber du kannst andere Sachen planen, was wir gerade besprochen haben. Nimm es in die Hand, du bist dein eigener Herr. Ja. Du bist ein Kerl und das ist dein Leben und du hast es in der Hand. Das ist wirklich in dem Fall, das ist noch so, René. Gut. Wünsche ich viel Glück. Danke, Domian. Tschüss, René. Tschüss. Und hier, ach du lieber Himmel, jetzt habe ich mich völlig in der Zeit vertan. Dann sage ich mal ganz schnell noch guten Tag zu Björn, der ist 26. Hallo Björn. Hallo. Und was geht's bei dir? Das machen wir jetzt als Teaser. Morgen reden wir weiter. Fangen wir einfach an. Meine Güte. Ja, kurz zusammengefasst, also große Herzschmerzangelegenheit. Oh, war ja. Also zunächst von mir noch kurz was. Ich bin hoffnungsloser Romantiker. Was ja nicht schlecht ist. Ja, eigentlich nicht. Richtig, bin ja eigentlich so weit. Also mit mir in der Hinsicht kann ich gut leben. Ja. Wobei es irgendwie so ist, dass der schöne Spruch, die besten Frauen immer die größten Arschlöcher zum Freund. Aber die Frauen stehen doch auf Romantiker. Ja, dann bin ich bisher anscheinend, ich weiß auch nicht, irgendwie was ist so weit bin durch die Gegend gelaufen. Nee, ich habe so, dass ich eine wirkliche Beziehung, wirkliche Freundin bislang nicht hatte. Mhm. 26 ist das auch so eine Sache mittlerweile. Ja. Schon ein bisschen grübelt. Ja. Aber also ich bin, meine, vielleicht mal zu viel Filme als Romantikfilme als Kind gesehen, keine Ahnung, auf jeden Fall auch schon auf der Suche eben nach der großen Liebe, nach der einen. Ja. Und ist mir bislang in meinem Leben 1 bis 2 Mal passiert, beziehungsweise eben im krassesten oder im wirklich intensivsten Falle nunmehr. Das heißt, also ich studiere und ich habe bis letzten Herbst noch woanders gewohnt und studiert. Was studierst du denn? Ich studiere Journalismus. Journalismus? Ah ja, Kollege. Mhm. Ja, angehender. Mal gucken. So, jetzt ist irgendwie ein Drama passiert. Also es ist so, dass ich bis letzten Herbst und auf Lehramt studiert hatte. Mhm. Das war so nicht das Richtige, auch in einer anderen Stadt. Auf jeden Fall eine gute Freundin dort, die kommt aus der norddeutschen Ecke. Und die habe ich dann auch vor ein paar Jahren mal da besucht und dann ihre Bekannten, ihren Freundeskreis dort kennengelernt. Um die geht es? Nee, um sie nicht, sondern um eine Freundin von ihr, die ich dort dann traf, ja. Um mich wirklich auf den ersten Blick dann hin und weg war. Die hast du kennengelernt im Herbst? Das ist schon ein bisschen her. Im Herbst letzten Jahres? Nee, schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre her? Ja, und heute also, geht es nee, noch? Nee, also es ist so, also damals nur knapp zwei Tage mal kennengelernt, also nichts eben, pass mal auf, ich mal was ergeben kann. Das klären wir jetzt ja sowieso nicht. Mhm. Ich möchte mich mit dir für morgen verabreden. Sehr gerne. Ist das okay? Meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an und dann machen wir die Zeit aus und reden wir morgen weiter. Okay, ne? Gut. Bis morgen, Björn. Okay. Tschüss. Ciao. In der Technik, Volker Thake, morgen 1 Uhr, Radio SF, der Fernsehen. Schöne Nacht wünsche ich. Ciao.